Gut, ich fasse zum Anfang noch mal ganz kurz zusammen, was wir das letzte Mal in diesen ersten beiden Lektionen Grundlagen des neuen Lebens, was wir das letzte Mal gelernt haben, in Anführungszeichen, gelernt nicht so sehr mit dem Verstand, sondern mehr mit dem Geist aufgenommen. Wir haben das letzte Mal in der ersten Stunde haben wir darüber gesprochen, wie wird man Christ? Und wir haben festgestellt, Christ wirst du durch ein klares Herausgenommen werden aus dem Machtbereich dieser Welt und hineinversetzt werden in den Machtbereich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, hinein in das Reich Gottes. Es gibt mit dem Christwerden sozusagen einen klaren Schnitt. Es gibt ein klares Rausgenommenwerden und ein klares Reinversetztwerden. Man nennt diesen Übergang, der zwischen dem Alten und dem Neuen stattfindet, nennt man die neue Geburt. Deswegen hat Jesus gesagt, Johannes 3,3, wer nicht von Neuem geboren ist, wird das Reich Gottes nicht sehen. Denn er ist noch im Reich der Welt. Halleluja. Das, was ich das letzte Mal noch nicht gesagt habe, ist das griechische Wort für Gemeinde, also die Versammlung derer, die an Jesus glauben und die Jesus nachfolgen. Das griechische Wort für Gemeinde, habt ihr sicher oder viele von euch schon mal gehört, heißt Ekklesia. Und Ekklesia ist ein griechisches Wort und heißt die Gemeinschaft der Herausgerufenen. Es kommt aus der altgriechischen Politik, damals in den griechischen Städten, noch vor Christus, da gab es eine Versammlung der Herausgerufenen. Das waren die, die aus der Bevölkerung spezifisch herausgerufen waren, um sich zu versammeln und dann in diesem Fall politische Entscheidungen zu treffen. Das heißt, es waren welche, die aus der Mehrheit sozusagen rausgenommen waren und einen bestimmten Auftrag und eine bestimmte Aufgabe hatten. Und genau so ist ein Christ. Sag mal, ein Christ. Ein Christ ist einer, der herausgerufen ist aus dem Leben nach Art dieser Welt und hineinversetzt worden ist in ein neues Leben nach der Art Gottes. Es ist ein Herausgerufener. Und in Apostelgeschichte 11, 26 haben wir das letzte Mal gelesen, wie sie in Antiochia die Jünger zuerst Christen nannten. Das heißt, ein Christ ist, kannst du auch sagen, ist ein Jünger dieses neuen Reiches, ist ein Jünger dieses neuen Herrn, Jesus Christus, ist einer, der nachfolgt, ist einer, der in Jüngerschaft steht, ist einer, der gebrochen hat, mit irgendwelchen Dingen nachzufolgen dieser Welt und dieses natürlichen Lebens und der sich entschieden hat, jawohl, ich folge diesem einen Herrn und Meister nach, ich bin ein Jünger seines Reiches, ich glaube ihm, ich lerne von ihm, ich repräsentiere ihn, ich gehe mit ihm. Das ist ein Jünger und das ist ein Christ. Amen. Halleluja. Das heißt, ein Christ, du könntest auch so sagen, ein Christ ist einer, der sozusagen im Mentoringsprozess Gottes ist. Ja, Halleluja. Der sich, das ist jetzt modernes Deutsch, also eigentlich kein Deutsch, sondern Englisch. So wie das meiste, was modernes Englisch ist. Deswegen heißen wir ja auch Glory Life und nicht Herrlichkeitslebenszentrum. Schau, stell dir mal vor, wir würden Herrlichkeitslebenszentrum heißen. Da würden ja die Leute denken, meine Güte, das klingt ja wie aus dem 19. Jahrhundert. Deswegen heißt man eben Glory Life. Das klingt irgendwie flotter, obwohl es das Gleiche bedeutet. Okay, also, Jüngerschaft könntest du auf Neudeutsch, also Englisch mit anderen Worten, auch als jemand bezeichnen, oder ein Jünger könntest du als jemand bezeichnen, der sozusagen sich vom Geist Gottes, vom Geist Jesu Christi mentoren lässt. Das heißt, der sich von ihm führen lässt, der sich von ihm beraten lässt, der sich von ihm coachen lässt, der sich von ihm prägen lässt, der sich von ihm einfach, ja, der ihn aufnimmt mehr und mehr und der mehr und mehr ihn wiedergibt. Und so wie es dieses unsichtbare Mentoring des Heiligen Geistes gibt, so, das sage ich jetzt noch gleich in Klammer, das habe ich letztes Mal noch nicht gesagt, aber das habe ich hier schon öfters mal gepredigt, aber ich sage es in Klammer. Genauso wie es dieses unsichtbare Mentoring sozusagen im Geist gibt, durch den Heiligen Geist, genauso glaube ich auch, dass jeder Christ auch im Sichtbaren durch Personen, Persönlichkeiten, durch andere Jünger Jesu Christi, die sozusagen Jesus in sich haben und dafür eine bestimmte Salbung oder eine bestimmte Gabe oder eine bestimmte Erkenntnis oder eine bestimmte Berufung oder bestimmte Weisheit einfach haben, von diesen Persönlichkeiten wiederum Mentoring auch zu empfangen im Sichtbaren. Halleluja. Ich glaube eigentlich, dass jeder Christ, also ich glaube nicht, dass auf die Dauer ein Christ ein erfolgreiches christlich-geistliches Leben führt, ohne in seinem geistlichen Leben jemals irgendwie auch Mentoring gehabt zu haben. Ich sage jetzt bewusst Mentoring, du könntest es auch Jüngerschaft nennen. Ja? Jüngerschaft gehabt zu haben durch Personen, die wiederum für ihn, vielleicht für eine bestimmte Zeit, aber vielleicht auch für lang oder vielleicht sogar lebenslang, gesetzt sind, um ihn geistlich zu inspirieren. Um ihn geistlich sozusagen, um ein Repräsentant des Herrn Jesus Christus zu sein, der dich zum Jünger macht, durch diese Personen. Verstehst du? Und da gibt es jetzt eine ganz große Bandbreite natürlich und ganz viele Möglichkeiten. Da gibt es Leute, die dich mentoren, dich vielleicht einfach nur für bestimmte Bereiche deines Lebens, vielleicht für dein Berufsleben oder für dein finanzielles Leben oder für dein Familienleben oder für dein Eheleben oder einfach für bestimmte Bereiche deines Lebens, wo du einfach einen besonderen Durchbruch brauchst. Und dann gibt es eben andere, die sind allgemein geistliche Leiter, geistliche Mentoren, geistliche Dienstgaben, Leiter in der Gemeinde, Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten, Lehrer, Dienstleiter von einzelnen Diensten, Leiter vom Lobpreisdienst, Leiter vom Kinderdienst, Leiter von verschiedenen Diensten, die etwas in sich tragen, was du wiederum brauchst, was jeder von uns braucht, um wieder weiterzukommen und zu wachsen in Gott. Das heißt, es ist sehr wichtig, dass du als Christ, deswegen wir sprechen über Jüngerschaft, es ist sehr wichtig, dass du siehst, als Christ bist du nicht nur ein einsamer Reiter auf einem weißen Schimmel, der irgendwie so wie Lucky Luke, weißt du, kennst du Lucky Luke, der auf einem weißen Schimmel reitet und sagt, oh, I'm just a poor lonesome cowboy and I'm far away from home. Ja, verstehst du? Das ist vielleicht das Idealbild des Western, aber es ist nicht das Bild eines Christen. Weil ein Christ ist kein poor lonesome rider, sondern ein Christ ist in Gemeinschaft gestellt, ein Christ ist in Verbindung gestellt, ein Christ ist in Jüngerschaft gestellt, so dass er wächst einfach auch durch die Inspiration von anderen wiederum, dass er offen ist, dass er lernfähig ist, dass er hörfähig ist. Weil du kannst nicht sagen, ich bin lernfähig und hörfähig in Bezug auf den Heiligen Geist, aber wenn dann der Heilige Geist zufälligerweise durch einen Menschen spricht, dann sagst du, nee, so haben wir aber nicht gebetet. Verstehst du? Wenn du nie bereit bist zu lernen durch Menschen, von Gott durch Menschen zu lernen, wirst du tatsächlich auch nicht wirklich führbar sein vom Heiligen Geist, sondern wirst du dir alle möglichen Vorstellungen machen, was dir der Heilige Geist sagt, aber mit der Realität Gottes hat es irgendwann mal nicht mehr viel zu tun, weil dann bist du nämlich der Lonesome Cowboy und der ist dann weit weg von zu Hause, wie der Lucky Luke immer singt. Der weiß dann irgendwann nicht mehr, wo zu Hause ist. Ja? Der weiß dann, der verliert irgendwann die Bodenhaftung. Der ist weit weg von zu Hause. Und der Heilige Geist sagt, komm, ich habe hier ein Lasso, um mal beim Western zu bleiben. Und ich hole dich mal wieder zurück nach Hause. Kling dich mal wieder ein, füg dich mal wieder ein, such dir mal wieder Verbindung einfach. Aber wenn du in bestimmten Lebensbereichen zum Beispiel nicht weiterkommst und denkst, meine Güte, ich renne nur gegen Wände, kann es auch sein, weißt du, nicht jedes Mentoring muss immer gleich durch einen Pastor oder Apostel oder durch irgendeinen fünffältigen Diener erfolgen, sondern es kann auch erfolgen durch jemanden, der einfach in diesem Lebensbereich, wo du einfach irgendwie nicht weiterkommst, einfach mehr Ahnung hat als du. Ich meine, geistlich durchdrungen. Es kann ja Wirtschaftsmentoring sein, es kann ja Berufsmentoring sein, es kann ja Familienmentoring sein, was auch immer. Aber weißt du, entscheidend wichtig ist, ein Jünger, also ein Christ, hat sich entschieden anzuerkennen, dass er Leitung braucht. Amen. Deswegen wird er ja Jünger genannt. Schau, der Petrus ist ja nicht, hat ja nicht gesagt, Meister, ich bin jetzt dein Jünger. Und dann hat Jesus irgendwas gesagt und hat gesagt, nee, so nicht, jetzt wollen wir erstmal abstimmen. Weil demokratisch, wir sind 12, jetzt schauen wir mal, was die Mehrheit sagt. Da steht 7-5, okay. Und wenn es Patt ist, dann zählt die Stimme von Jesus. Nein, da gibt es eine Bereitschaft in diesem Prozess des Verwandeltwerdens in der Gemeinschaft einzutreten. Und das ist Jüngerschaft. Ich nenne es Mentoring. Ich glaube, dass unsere ganze Gemeinde und alles, was mit uns verbunden ist, durchdrungen drin sein sollte, mehr und mehr, von Verbindungen, von geistlichen Verbindungen, von Mentoring-Beziehungen, die Söhne Gottes weiterbringen, weil sonst wächst du irgendwann nicht mehr. Du sitzt dann immer da und sagst, ja, irgendwie ist alles ganz schön und nett, aber du kommst irgendwie nicht wirklich vorwärts. Weißt du, wenn du jemanden siehst, der irgendwas hat, was du gerne hättest, dann geh einfach zu ihm hin und sag, hey, darf ich eine Zeit lang zumindest dein Jünger sein in dieser Sache? Wenn du jemanden siehst, der total evangelistische Gabe hat, dann geh halt mit ihm auf die Straße und dann lass dich da jüngern, verstehst? Wenn du jemanden siehst, der total die Fähigkeit hat, mit Kindern umzugehen und du möchtest gern einfach lernen, wie man mit Kindern umgeht, dann geh mit ihm mit, verstehst? Und zieh von ihm, empfang von ihm, sei nicht zu stolz, denk nicht, oh ja, ich weiß sowieso eigentlich alles besser, aber irgendwie funktioniert es nicht. Habe irgendwie noch nicht den richtigen Dreh raus, wie ich den Heiligen Geist manipulieren kann, dass er endlich das macht, was ich mir vorstelle. Na, es kann aber auch einfach sein, dass du Mentoring brauchst, dass du Jüngerschaft brauchst, dass du Anbindung brauchst, dass du Beratung brauchst. Einfach all das, was Jesus dir geben möchte und wozu er, ich weiß nicht, habe ich das letzte Mal, aber ich glaube an einem Sonntag in der Predigt habe ich es definitiv vorgelesen, Epheser 4, Vers 16, dieser Vers, wo es heißt, der Leib Christi wird auferbaut durch jedes der Unterstützung dienende Gelenk und ist so verbunden in ihm und wächst hin zu dem Haupt. Halleluja. Und genau das ist das Bild Gottes. Amen. Gut. Der erste wesentliche Punkt auf dem Weg der Jüngerschaft, den haben wir das letzte Mal auch schon besprochen, ist, wenn du Psalm 103 nimmst, ich habe das letzte Mal schon gesagt, Psalm 103 ist eigentlich wie eine kleine Kurzform des Evangeliums, prophetische Kurzform des Evangeliums. Und der erste Vers, die erste Aussage in Psalm 103 ist, wenn du den ersten Vers mal davon absiehst, der heißt ja einfach, preise den Herrn meine Seele und all mein Inneres seinen heiligen Namen, preise den Herrn meine Seele und vergiss nicht alles seine Wohltaten. Und dann kommt's, und dann kommt sozusagen das Evangelium. Und der erste Punkt des Evangeliums ist, der da vergibt alle deine Sünde. Halleluja. Das heißt, der erste Punkt der Jüngerschaft, sozusagen, in den du eintrittst, wenn du rausversetzt wirst aus dem Machtbereich der Finsternis und hineinversetzt wirst in das Reich des Sohnes seiner Liebe, der erste Punkt ist Vergebung und Reinigung von der Sünde. Und das Wort Gottes sagt dir, dass in dem Moment, wo du Jesus Christus aufnimmst, also von Neuem geboren wirst, gemäß Römer 3, 21 bis 26, dir all die Sünden, die du vor deiner Bekehrung begangen hast, vergeben und erlassen werden. Das heißt, das Hingehen lassen der zuvor geschehenen Sünden. Das heißt, du kriegst sozusagen eine Gratiswaschung von Jesus, der dir einfach all das, was du vorher gemacht hast, jemals gemacht hast, total vergibt. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Und der für dich, heißt es 2. Korinther 5, 21, zur Sünde geworden ist, damit du die Gerechtigkeit Gottes würdest in ihm. Das heißt, damit du richtig gestellt wirst. Also sag mal, ich bin richtig gestellt. Durch das Blut Jesu Christi. Das ist gratis. Amen. Das ist 100% gratis. Und gleichzeitig ist es so, wenn du von neuem geboren wirst, setzen wir da nochmal einen kurz drauf, wenn du gratis diese Gerechtigkeit empfangen hast, dann heißt es, dass es für dich, wenn das dein Stand ist, wenn du den Stand der Gerechtigkeit hast, dann heißt es, dass es für dich jetzt keine Verdammnis mehr gibt. Amen. Sag mal das zusammen. Es gibt keine Verdammnis mehr für mich. Heißt es nun, das ist jetzt der nächste Punkt, heißt es nun, dass der Prozess der Reinigung von der Sünde damit ein für alle Mal abgeschlossen ist in deinem Leben? Nein, heißt es nicht zwangsläufig, sondern das Erste, was wir das letzte Mal schon gesehen haben, es kann durchaus sein, dass du, wenn du von neuem geboren wirst, noch Gewohnheiten aus deinem alten Leben sozusagen anhaften hast, einfach Dinge, die du halt immer so gemacht hast, weil du es nicht besser wusstest und weil du es nicht anders wusstest. Ich habe das letzte Mal schon einige Beispiele genannt. Wenn du einfach Gewohnheiten hast, Dinge, die Bibel Zielverfehlung, also Sünde nennt, die in deinem Leben bisher einfach eine Rolle gespielt haben, dann wird es natürlich wichtig sein, dass du diese Dinge loswirst und dass du davon gereinigt wirst. Das ist der erste Schritt sozusagen in Richtung Jüngerschaft, ist, dass du nicht nur pro forma sozusagen Schluss machst mit dem alten Leben, sondern dass tatsächlich auch die Dinge, die Gewohnheiten, die Sünden einfach des alten Lebens, dass du, wo sie noch eine Rolle spielen in deinem Leben, verstehst, wo sie noch da sind als Gewohnheit. Sag mal, du warst früher gewohnheitsmäßiger Killer, als Beispiel. Ich mach jetzt mal ein krasses Beispiel. Ja, ich habe in Uganda zum Beispiel habe ich einen Pastor getroffen. Der hat uns da eingeladen. Wir haben da ein Pastorentreffen gemacht in seinem Gebiet. Ein ganz, ganz feiner Mann. Total Liebesausstrahlung, total Liebescharisma. Ganz, ganz feiner Mann. Und dann habe ich gehört, dass der unter der früheren diktatorischen Regierung in Uganda ein Sniper war. Das heißt, der hat im Auftrag des Präsidenten all die Leute erschossen, die der Präsident gesagt hat, dass er sie erschießen soll. Und er hat die erschossen und dann hat er sich bekehrt. Und dann hat er Liebe Gottes erfahren. Ja, dann musst du dich entscheiden, dass du jetzt niemand mehr erschießt. Verstehst du? Das war ja eine Gewohnheit im Endeffekt. Wenn du vorher die Leute in deinem alten Leben mit Klatsch und Tratsch die Leute gekillt hast, dann musst du dich jetzt im neuen Leben entscheiden und sagen, hey, diese Gewohnheit lege ich ab. Wenn du vorher der Rufmörder vom Dienst warst, der Lästerer vom Dienst warst, dann musst du im neuen Leben sagen, hey, ich erkenne, das ist Zielverfehlung, das ist Sünde. Herr, ich bekenne dir das als Sünde. Du nimmst 1. Johannes 1, Vers 9 in Anspruch, wenn wir unsere Sünde bekennen, also wenn wir sie ans Licht bringen, wenn wir sie erkennen, bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Und dann sagt Jesus dir, so, jetzt bist du gereinigt, mein Sohn, meine Tochter, geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Das heißt, er gibt dir gleichzeitig die Kraftbefähigung, in der Freiheit von diesen Dingen zu leben. Auch wenn du zum Beispiel von neuem geboren wirst und du hast in deiner Vergangenheit Dinge getan, die du jetzt zwar nicht mehr tust, aber zum Beispiel Leute erschossen, nehmen wir mal das Beispiel, das wäre ein treffendes Beispiel in dem Fall, und dann könnte es ja durchaus sein, du bist jetzt bekehrt zwar, du hast Jesus angenommen, aber irgendwie belastet dich diese Sünde noch. Irgendwie ist es etwas, was dir noch sozusagen, wie man im wahrsten Sinne des Wortes sagt, auf der Seele liegt. Was machst du dann? Genau das Gleiche. Du nimmst 1. Johannes 1, Vers 9 in Anspruch. Du sagst, hier steht es geschrieben, wenn ich meine Sünde bekenne, also bekennst du die Sünde. Du bekennst es als Sünde. Es bringt nichts drum rumzureden, zu sagen, war ja nicht so schlimm. Ich musste die ja alle erschießen, weil der Präsident hat es befohlen und so weiter. Damit kommst du nicht weiter. Verstehst du? Ja, ich musste einfach immer die Ehe brechen, weil mit mir ist halt immer der Gaul durchgegangen. Okay? Dann wirst du nicht frei. Aber wenn du sagst, okay, ich erkenne das an, dass das Sünde ist, dann kannst du es bekennen. Das heißt, du bringst es ans Licht und zwar vor Gott und wenn notwendig, wenn du merkst, du kommst sonst nicht weiter, auch vor einem Mentor, wieder sind wir wieder bei Mentoring, also bei jemandem, dem du einfach vertraust, bekennst es einfach und dann wird dir Vergebung zugesprochen und Lösung zugesprochen und dann kannst du dich drauf stellen und sagen, hey, hier steht es geschrieben, ich habe es bekannt, Jesus hat mir vergeben und er hat mich gereinigt, ich bin jetzt frei, egal was in meiner Vergangenheit war, weißt du, das ist das größte Wunder, was es gibt. Wenn du solche Menschen siehst, wie zum Beispiel diesen Pastor, der in seinem alten Leben, was weiß ich, wie viele Dutzende von Leuten erschossen hat, aber der die Gewissheit haben kann, egal was ich gemacht habe, Gott hat mir vergeben und ich bin sein geliebter Sohn, völlig frei, ohne Verdammnis, ohne Minderwertigkeit, ohne Schuldgefühle, kann ich vor Gott, meinem Vater, stehen. Das ist das größte Wunder, das überhaupt gibt. Halleluja. Und das kannst du in Anspruch nehmen. Okay, wenn dich alte Dinge belasten. Das kannst du in Apostelgeschichte 19, 18 nachlesen. Ich gehe noch mal kurz in den Vers rein, da waren wir das letzte Mal am Schluss. Apostelgeschichte 19, 18, wo es heißt, viele aber von denen, die gläubig geworden waren, kamen und bekannten und gestanden ihre Taten. Warum haben sie das gemacht? Weil sie von irgendeiner Gemeinde durch irgendein Lebensbereinigungsschema dazu gezwungen waren, weil sie vorher nicht Gemeindemitglied werden konnten? Nein. Verstehst du? Es geht hier nicht um ein Schema. Es geht hier nicht um ein Prinzip. So nach dem Motto, bevor du bei uns eintrittst, musst du erst alle Sünden deiner Vergangenheit, ob sie dich jetzt noch belasten, ob du sie schon seit 10 Jahren nicht mehr machst oder was auch immer, aber du musst sie uns alle bekennen, sonst kannst du hier nicht Mitglied werden. Verstehst du? Das war nicht das Prinzip von Paulus und den Aposteln in der Bibel, sondern das Prinzip war, sie haben das Evangelium verkündet und dann war diesen Menschen es ein Bedürfnis, dass sie die Dinge, die sie noch belasteten von ihrem alten Leben, in denen sie vielleicht noch drin steckten zum Teil, oder aber die sie schon vielleicht lang gelassen hatten, aber die plötzlich hochkamen, wo sie sagten, meine Güte, ich habe ja meine Schwiegermutter erschlagen vor 20 Jahren und ich dachte noch, ich wäre im Recht, aber plötzlich erkenne ich, hey, das war nicht richtig. Ja, ich mache ein bisschen drastische Beispiele. Ihr lacht alle so fromm. So, wer macht denn sowas? Ja, gibt's alles. Und dann war es ihnen einfach ein Bedürfnis, frei zu werden Von diesen Dingen also kamen sie, bekannten und gestanden ihre Taten. Wenn du heute Abend hier bist und da gibt es irgendetwas in deinem Leben, was dich belastet, was dich dir vielleicht noch irgendwie innerlich reinhängt aus deiner Vergangenheit, dann ist heute Abend für dich das Heilungs- und Befreiungsteam da in der Pause und da kannst du kommen und bekennen und gestehen sozusagen und sagen, jawohl, ich bin der, das war ein Wort der Erkenntnis, ich habe tatsächlich meine Schwiegermutter erschlagen und es war wirklich vor 20 Jahren. Dann kannst du kommen und dann wirst du es los und wir werden es nicht der Polizei sagen, sondern... Das nennt man ein Seelsorgegeheimnis. Sondern dann wird dir Vergebung zugesprochen, dann wird dir Lösung zugesprochen durch das Blut Jesu Christi und dann gehst du in dem Bewusstsein, dass du frei bist von der Sünde, frei bist von der Verdammnis, frei bist von der Möglichkeit des Teufels, dich noch zu verklagen in dieser alten Sache, gehst du hier von dannen. Amen? Ist es gut? Ist doch ein Angebot. Halleluja. Das Zweite, was die Apostelgeschichte 19 noch sagt, da bin ich das letzte Mal, glaube ich, nicht mehr dazugekommen, Vers 19, dem nächsten Vers heißt es noch, das ist auch eine Sache, die in diesem Prozess sozusagen des Herauskommens aus dem alten Leben stattfinden kann oder oft auch stattfinden muss, heißt es nämlich, zahlreiche aber von denen, die Zauberei getrieben hatten, trugen die Bücher zusammen, also die Bücher, die mit der Zauberei zu tun hatten, zusammen und verbrannten sie vor allem. Und sie berechneten ihren Wert und kamen auf 50.000 Silberdrachmen. Und das war eine enorme Summe. Das wird extra erwähnt, weil, warum wird es extra erwähnt, wie teuer das war? Es wird deswegen erwähnt, weil es dir zeigen soll, wenn es um solche Dinge geht, solltest du nicht dem Geld nachtrauern. Amen. Wenn du in der Vergangenheit, was weiß ich, okkulte Musik angehört hast, die total dämonisch aufgeladen war, wo einer dir die ganze Zeit gesagt hat, hasse, oder ich weiß nicht, was alles gibt, und der Teufel, und so weiter. Verstehst? Alles Zeug. Wenn du in der Vergangenheit immer so eine Musik gehört hast, weißt du, dann, und du hast nur deinen ganzen Schrank voller CDs mit diesem Zeug voll, weißt du, dann macht es wenig Sinn zu sagen, oder nur begrenzt sind zu sagen, okay, ich erkenne das jetzt, ich höre es jetzt nicht mehr, es gefällt mir irgendwie auch nicht mehr, ich höre jetzt lieber Lobpreis, aber du hast immer noch diesen ganzen Schrank voll mit diesem dämonischen Zeug, dann ist es ja wie sozusagen ein ständiger Versuchungsort oder ein ständiger Ort auch von dem, wie diese negative Power deiner Vergangenheit immer noch ausgeht. Genau das Gleiche, wenn du irgendwie, was weiß ich, den Buddha angebetet hast früher in deinem Leben, weißt du, dann, und der steht noch bei dir auf dem Schreibtisch. Ja, der war aber so teuer. Okay, wenn er aus Gold war, kannst du ihn ja einschmelzen. Aber dann ist wichtig tatsächlich, dass du dich auch von diesen Dingen trennst, egal was sie jetzt wert war, weil nur dann hast du tatsächlich diesen klaren Schnitt vollzogen. Denk immer dran, du wirst ein Christ durch einen klaren Schnitt. Und je klarer dieser Schnitt, umso besser dein Start ins neue Leben. Je klarer dieser Schnitt in Bezug auf das Alte ist, umso besser startest du durch. Also mach's da, wie damals die Leute in der Apostelgeschichte, verbrenn es oder stampf es ein. Manche sind dann ganz schlau und sagen, ach, ich verkaufe einfach alle meine CDs. Ja. Damit dann die anderen dämonisch belastet werden und auch noch dafür zahlen dürfen. Das macht ja keinen Sinn, verstehst du? Jetzt erst vor kurzem habe ich mit jemandem gesprochen, der mir erzählt hat, dass er Anfang des Jahres hat er sich neu zu Jesus bekehrt hier bei uns in der Gemeinde und hat dann alle seine Drogen, harte Drogen, die er genommen hat, die komplette Ladung, alle das Klo runtergespült. Ja? Und dann kam sein Drogenkumpel zu ihm und hat gesagt, hey, hast du irgendwas da? Und er sagte, nee, ich habe alles das Klo runtergespült. Und dann war der Kumpel stinksauer auf ihn, weil er zuerst hat es ihm gar nicht geglaubt, weil er dachte, ja gut, er hat alles selber verballert und wollte mir nichts abgeben und deswegen sagt er, er hat das Klo runtergespült. Und dann als er realisiert hat, dass er tatsächlich alles das Klo runtergespült hatte, also ich gedacht, naja, hätte es ja wenigstens mir geben können. Verstehst? Aber das ist ja nicht das Richtige, wenn du erkannt hast, dass dieses Gift zerstört, warum sollst du es dann jemand anders geben, damit der sich dann damit zerstört? Verstehst? Also das war genau das, war das, was dahinter stand in der Apostelgeschichte 19. Du bereinigst das Alte, du trennst dich ganz klar von dem Alten. Genau das Gleiche ist auch noch, das ist noch der letzte Punkt da in dem Zusammenhang, wenn du zum Beispiel in deiner Vergangenheit irgendjemand was geklaut hast, ja, dann macht es keinen Sinn, dich im neuen Leben an diesem Geklauten zu erfreuen und zu sagen, okay, jetzt bin ich Christ, Jesus hat mir vergeben, toll, jetzt darf ich dieses gestohlene Auto genießen. Und muss mich dabei nicht schlecht fühlen. Es macht keinen Sinn. Sondern wenn du irgendwas hast, was du geklaut hast, was du durch Betrug an dich gebracht hast, was du irgendwie ergaunert hast auf irgendeine Weise und du hast es noch natürlich vorausgesetzt und du hast die Möglichkeit dazu, dann würde ich dir empfehlen, gib es zurück. Mach es wieder gut. Das ist, kannst du sehen in Lukas 19, Vers 8, wo der, wie heißt der Zöllner, Zachäus, zu Jesus kam, berührt wurde von der Liebe und es war ein Betrüger gewesen, der den Leuten Geld abgenommen hat durch Wucher und Betrug einfach und dann sagt er, okay, wenn ich irgendjemand was Unrecht genommen habe, dann will ich es ihm sogar vierfach zurückgeben. Ja. Und die Hälfte meines Vermögens gebe ich noch den Armen, weil er ganz viel auch von den Armen ergaunert hatte und so weiter. Das heißt, es ist, wenn du wirklich von neuem geboren bist, ist in deinem Innersten auch ein Bedürfnis, womöglich Dinge wieder gut zu machen, verstehst? Womöglich jemanden um Vergebung zu bitten. Wenn du in deinem alten Leben, bevor du Jesus angenommen hast, immer zu deiner Frau gesagt hast, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, und du hast jetzt erkannt, das ist nicht das richtige Wort, dann kannst du jetzt natürlich das lassen, das zu sagen, und anstatt ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich, sagen, ich liebe dich, ich liebe dich, ich liebe dich. Noch besser ist es, wenn du, bevor du das tust, auch noch sagst, vergib mir, dass ich immer gesagt habe, ich hasse dich, ich hasse dich, ich hasse dich. Weil in dem Moment hast du es endgültig bereinigt. Dann ist die Sache klar. Sonst wird die Frau sagen, meine Güte, was ist denn mit dir passiert? Du spinnst du jetzt oder was? Hast du einfach die Platte geändert oder was ist los? Aber wenn du um Vergebung bittest, zeigst du ja, dass du erkannt hast, dass Dinge, die du vorher gemacht hast, verkehrt waren. Und damit bereinigst du auch etwas in der unsichtbaren Welt. Das ist tatsächlich so. Weißt du, das ist das Schöne an um Vergebung bitten. Wenn du jemand um Vergebung bittest, dann ist es nicht mehr deine Sache, ob er dir noch was nachträgt. Ist das schön? Solange du ihn nicht um Vergebung gebeten hast, kann er immer mit einem gewissen Anrecht sagen, ja, das hat er gegen mich gemacht, da hat er gegen mich gesündigt und deswegen bin ich sauer auf ihn. Wenn du aber um Vergebung gebeten hast, dann, und er trägt sie immer noch nach, dann kannst du sagen, okay, Jesus hat es mir vergeben, also hat niemand mehr ein Recht, es mir nachzutragen. Wenn er es dir trotzdem nachträgt, hat er selber ein Problem. Ist doch gut, oder? Weißt du, das soll es uns total leicht machen, um Vergebung zu bitten. Wenn du sagst, hey, das tut mir leid, dann bist du aus dem Schneider. Was kostet dich das? Ein kleinen Schritt der Demut. Ein kleinen Schritt, wo du wissen musst, wer du bist, damit du dich nicht plötzlich minderwertig fühlst und denkst, oh mein, ich bin der Allerletzte, ich mache immer alles falsch, ich sündige immer und was auch immer. Weißt du, das hält dich manchmal ab davor, dich zu demütigen und zu sagen, hey, tut mir leid. Weil dann der Teufel kommt und sagt, ja, du machst immer alles falsch. Aber weißt du, deswegen habe ich dir am Anfang gesagt, für die, die in Christus Jesus sind, gibt es ja keine Verdammnis mehr. Deine Identität als Christ wird ja nicht mehr in Frage gestellt, nur weil du vielleicht auch während deines Christenlebens später noch manchmal Dinge bereinigen musst, mal um Vergebung bitten musst, vielleicht sogar mal zwischendurch von Dämonen noch befreit werden musst, von Belastungen befreit werden musst. Auch wenn du schon 20 Jahre Christ bist, wird sich feststellen, hey, da muss ja immer noch was weg oder da muss ja wieder was weg oder du wieder mal in irgendein Fettnäpfchen getappt bist und du musst halt einfach das wieder bereinigen. Weißt du, an deiner Identität als neue Schöpfung in Christus ändert es nichts. Aber an deinem Stand in der unsichtbaren Welt in Bezug auf den Teufel ändert es alles. Weil das Wort Gottes sagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Das heißt, dann bist du auf der sicheren Seite. Schicki. Frag mal deinen Nachbarn, willst du auch auf der sicheren Seite sein? Wichtig ist, die Demut, Dinge zuzugeben, die Demut, Dinge zu bekennen, die Demut, Dinge anzusprechen auch, funktioniert immer nur auf der Basis dessen, dass du weißt, dass du von Gott, egal was du gemacht hast, egal selbst wenn deine Schwiegermutter erschlagen hast, dass du vor Gott trotzdem der geliebte Sohn des Vaters bist oder die geliebte Tochter des Vaters bist. Das ist deine Identität. Du bist im Stand der Gerechtigkeit. Du bist im Stand des neuen Lebens. Also das ist der zweite Schritt und da möchte ich jetzt heute da weitergehen. Der zweite Schritt auf deinem Weg in die Jüngerschaft ist, dass du tatsächlich erkennst, wie tief du vom Vater geliebt bist. Amen. Dass du erkennst, wie tief die Liebe des Vaters, wie tief das Ja des Vaters zu dir tatsächlich geht. Schau, die Schlüsselstelle dafür findest du in Markus 1, Vers 11, wo Jesus am Jordan steht und der Himmel aufgeht und der Vater sagt zu ihm, dies ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Wohlgefallen gefunden. Und weißt du, wenn du von Neuem geboren wirst, wenn du in die neue Schöpfung oder in die Gemeinschaft mit Christus hineinkommst und damit eine neue Schöpfung wirst, dann gilt das gleiche Wort des Vaters genauso, 1:1, wie für Jesus auch für dich. Das heißt, jetzt sagt der Vater zu dir, egal was du in deiner Vergangenheit falsch gemacht hast, egal was du vielleicht in Zukunft noch falsch machen wirst, egal wo du mich noch alles für um Vergebung bitten werden musst, egal was für dämonische Belastungen du vielleicht noch in deiner Seele hast, egal was du vielleicht noch in Zukunft alles an Dämonen ausgetrieben bekommen wirst, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich Gefallen gefunden, 1:1. Ich liebe dich genauso, wie ich Jesus geliebt habe. Halleluja. Johannes 17, 23. Vater, du hast sie geliebt, genauso, wie du mich geliebt hast. Oh, das musst du wissen, verstehst du? Weißt du, dann ist das alles, auch das ganze Thema Sünde für dich gar nicht mehr die große Herausforderung. Und dann sagst du immer, oh, Sünde, Hilfe, konfrontiere mich bloß nicht mit Sünde. Sag nicht, dass ich gesündigt habe. Ganz schlimm. Du bist sein geliebter Sohn, an dir hat er Gefallen gefunden, egal was du getan hast, egal was du tust, egal was du jemals tun wirst. Verstehst du, wenn du einfach an ihm festhältst, gehst du eines Tages in den Himmel und er sagt, oh, mein Freund ist hier. Halleluja. Mein geliebter Sohn ist hier. Mein bester, mein Lieblingsjünger. Hey, hast du dieses Bewusstsein, dass du der Lieblingsjünger des Vaters bist? Das musst du dir geben. Weißt du, jemand hat mal gesagt, Gott hat keine Lieblinge. Ich sage immer, nein, Gott hat nur Lieblinge. Nur Lieblinge. Gott hat nur Lieblinge. Johannes, der Jünger Johannes, schrieb von sich selber, über sich selber, da sind sich alle Theologen einig, dass er über sich selber schrieb, als er von dem Jünger sprach, den Jesus liebte. Wow, da hätten manche religiösen Geister ein Problem, dem noch Demut zu bescheinigen. Verstehst du? Also, wie kann der demütig sein? Er sagt, ich bin der Lieblingsjünger. Ich weiß nicht, was mit den anderen um mich herum ist, aber ich bin der Liebling. Also, Astrid, ich weiß nicht, was mit dir ist, aber ich bin der Liebling. Ja, das ist die richtige Antwort. Sie sagt gleich, ich auch. Genau, das ist die richtige Antwort, weil der Vater hat nur Lieblinge. Und du musst eins wissen, wenn du von Neuem geboren bist, du bist dieser Liebling des Vaters durch Jesus. Ich habe das mal in so einer Vision gesehen, da habe ich gesehen, wie Jesus mich an der Hand genommen hat und mich zum Vater gebracht hat. Und dann hat er zum Vater gesagt, schau mal, das ist der Georg, der gehört zu mir. Und der folgt mir nach und ich bin sein großer Bruder. Und dann hat der Vater mich angeschaut und gesagt, wow, ich sehe ja voll Jesus in dir. Wow, das ist ja, ich liebe ihn genauso wie dich, Jesus, hat er zu Jesus gesagt. Verstehst du? Genauso ist es. Jesus hat dich auf seine Ebene genommen. Und er präsentiert dich dem Vater und er sagt, wow, schau mal, Vater, der gehört zu mir. Und der Vater sagt, noch ein Liebling mehr in meiner Familie. Hey, noch ein Liebling mehr in meiner Familie. Ja? Was ist das für ein Vater, der einen Unterschied macht zwischen seinen Kindern und sagt, den mag ich lieber als den? Ein echter, auch im natürlichen Vater oder eine Mutter hat ja nur Lieblinge. Sollte jedenfalls so sein. Und genauso ist dein Vater im Himmel und sagt, hey, wow, der Heiko, schon wieder ein Liebling mehr in meiner Familie. Hey, der Paul, schon wieder ein Liebling mehr in meiner Familie. Schicki, verstehst du? Der freut sich. Und du brauchst dieses Bewusstsein, du musst wissen, dass du dieser geliebte Sohn des Vaters bedingungslos zu 100% bist. Du brauchst als Christ, und das ist ein wichtiger Bestandteil deines Jüngerschaftsprozesses, dass du immer tiefer das erfasst, dass du der Liebling bist. Also, dass du aufhörst, dich zu vergleichen, zu sagen, oh mein, der hat aber viel, viel tollere Gaben als ich. Schau mal, wie der schon die Kranken heilt und so. Ich glaube, der Vater ist nicht ganz so für mich. Ich bin irgendwie immer das fünfte Rad am Wagen. Nein, solange du das glaubst, wirst du es so erleben. Aber in dem Moment, wo du sagst, hey, ich bin der Liebling. Ich weiß nicht, was mit ihm ist, aber ich bin der Liebling. In dem Moment wirst du es mehr und mehr erleben. Und wenn du irgendwas erleben möchtest, was jemand anders jetzt schon erlebt, habe ich ja vorher gesagt, dann häng dich mit dran und sag, hey, wenn es für den ist, dann ist es genauso für mich. Ein kleiner Demutsschritt, ich ziehe von ihm, ich empfange von ihm und schon fließt es zu mir über. Gott will es mir genauso geben wie dem anderen, weil er hat ja nur Lieblinge. Halleluja. Das heißt, dieses Vergleichen hört völlig auf. Weißt du, das war das Problem von Petrus. Damals noch vor Pfingsten. Das ist das Problem von Petrus. Der hat ein Problem mit Johannes. Kannst nachlesen, Johannes 21. Der hat ein Problem mit Johannes, weil Johannes war der Jünger, den Jesus liebte. Das wusste der. Und der, weißt du, Johannes war deswegen nicht irgendwie arrogant in Bezug auf Petrus oder so, sagte, wer bist du eigentlich? Ich bin der Lieblingsjünger. Nein, der hat sich einfach gefreut daran, wow, ich bin der Liebling des Vaters. Und da war Raum für den Petrus genauso der Liebling zu sein, da war Raum für den Jakobus genauso der Liebling zu sein. Johannes wusste einfach, ich bin der Liebling. Aber Petrus hat ein Problem, weil er hat sich noch verglichen, verstehst du? Und deswegen sagt er zu Jesus ganz am Schluss, sagt, ja, was ist aber mit diesem da? Was ist aber mit diesem da? Das ist doch dein Liebling da. Was ist denn da? Und Jesus hat ihn mehr oder weniger, sag mal, schroff ermahnt und hat ihm gesagt, wenn ich will, dass er bleibt, bis ich komme, was geht's dich an? So nach dem Motto, beschäftige dich nicht mit deinem Bruder in Bezug auf seinen Stand zu mir, sondern sei du dir bewusst, dass du der bist, der geliebt ist. Dass du der Liebling bist. So den ich vergleichst und dass du weißt, hey, ich bin bedingungslos dieser Liebling. Egal, was mit irgendjemand ist, jeder andere darf auch der Liebling sein. Weißt du, wenn du es nur mit Liebling zu tun hast, ist ganz, ganz einfach, miteinander auszukommen. Ja, das ist so. Wenn jeder von uns weiß, dass er der Liebling des Vaters ist, dann kommen wir ganz, ganz leicht miteinander aus, weil da gibt es keine Reibereien, da gibt es keine Ängste, verstehst du? Oh, komme ich unter irgendwas drunter? Oh, werde ich am Ende untergebuttert? Werde ich noch gesehen? Wer bin ich? Ja, und wenn jetzt aber der ist, wer bin dann ich? Und wenn jetzt aber der die Gabe hat, was hab dann ich? Und wenn jetzt der da eingesetzt wird, ja, was bin dann ich? Hey, ich sag dir jetzt nochmal, pass auf, ich sag dir jetzt nochmal, ein für alle Mal in dein Geist hinein, was du und wer du bist. Der Liebling deines himmlischen Vaters, der Liebling des Schöpfers des ganzen Universums, der Günstling Gottes. Du bist im Zentrum seiner Aufmerksamkeit, verstehst du? Und du musst das glauben und du musst das nehmen. Du musst sagen, jawohl, das ist so und nicht anders. Und ich glaube nichts anderes mehr. Egal, was mir zwischendurch mal mein Gefühl sagt, egal, was in bestimmten Situationen zwischendurch hochkommt, ich bin dieser Liebling. Ein für alle Mal. Hey, hey, hey. Ich muss mich nicht mehr vergleichen. Das heißt, du kommst ohne Furcht, ohne Minderwertigkeit, ohne Zweifel in die Gegenwart deines Vaters und sagst, hi Papa. Ja. Und er sagt, hi Ingo. Ja. Genau. Verstehst du? Und dann bist du da und da ist Gemeinschaft. Sofort, verstehst du, ohne Zweifel, ohne irgendwie, oh, will er mich sehen, ist er für mich, bin ich wirklich sein geliebtes Kind? Schau, wie heißt es in Römer 8, 15, Vers 16 heißt es, denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, wieder zur Furcht, sondern einen Geist der Sohnschaft habt ihr empfangen, indem wir rufen, Papa, Vater, Abba, Vater, wie auch immer du übersetzt wirst, Abba, Vater, der Geist selbst bezeugt zusammen mit unserem Geist, dass wir Kinder Gottes sind. Das heißt, der Heilige Geist sagt dir die ganze Zeit, hey, du bist ein Sohn Gottes, du bist der geliebte Sohn des Vaters, du bist der Liebling. Du kannst jederzeit zu Gott kommen, er wird mit dir sprechen, du kannst mit ihm sprechen, du kannst erwarten, dass er dir antwortet, du kannst erwarten, dass er mit dir redet, du kannst ihm alles sagen, was dich bewegt, du kannst ihm sagen, wie toll du ihn findest, du kannst auf seinem Schoß herumhopsen und sagen, oh Papa, so toll, meine Güte, und Jesus hast du gesandt für mich, so wunderbar, du kannst ihn loben für das, was er ist, verstehst du? So wie Kinder, wenn sie begeistert sind von ihrem Vater, auch sagen, wow, so ein toller Papa, dann streicheln sie ihm über den Arm und sagen, oh, diese schönen Härchen am Arm und so, oh, toll, verstehst du? Ja, ist das so? Natürlich. Was ist Intimität? Intimität kann nur auf der Basis von diesem Vertrauen wachsen. Wenn Kinder gestört sind in ihrer Beziehung zu ihrem Vater oder ihrer Mutter, dann werden sie Angst haben, dann werden sie Zurückhaltung haben. Dann werden sie denken, oh, am Ende kriege ich jetzt eins gewischt, wenn ich jetzt irgendeinen Fehler mache. Aber nicht so du bei deinem Vater. Weil du bist nicht mehr unter einem Geist der Ablehnung vom Vater. Du bist nicht mehr unter einem Geist des Waisentums, sondern du bist dieser geliebte Sohn des Vaters. Du hast den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den du rufst, Abba, Vater. Halleluja. Und das Waisentum ist beendet. Oh, jo, jo. Weißt du, Waisen, der Geist des Waisen ist letztendlich der Geist der Ablehnung. ist der Geist der Ablehnung. Und viele, viele Menschen, ich würde sagen, fast jeder von uns hat irgendwo in seiner Vergangenheit irgendwo mal einen Schuss der Ablehnung abgekriegt. Aber ich sag dir, Gott zieht den Schuss raus. Amen. Und wo deine Seele noch so tickt, verstehst du, wo noch irgendwelche Reste davon sind, dann befreit er dich heute Abend. Halleluja, das glaube ich. Er befreit er dich heute Abend. Weißt du, wenn du... Schau, das fängt damit an, dass du glaubst, dass du tatsächlich die Stimme Gottes hörst. Welches Kind würde auf die Idee kommen, zu sagen, oh, ich bin mir nicht sicher, ich komme zu meinem Vater, sagen wir, in sein Büro und frage ihn irgendwas und dann sagt er irgendwas, dann sage ich, oh, ich bin mir nicht ganz sicher, ob das wirklich die Stimme meines Vaters ist. Da muss schon eine starke Störung vorlegen. Ich bin mir nicht sicher, ob das wirklich gut gemeint ist. Verstehst du, das ist auch eine Störung. Jesus hat gesagt, der Vater liebt den Sohn, Johannes 5,20, der Vater liebt den Sohn und er zeigt ihm alles, was er selbst tut. Das heißt, Gott möchte sich dir mitteilen. Ein Geist der Ablehnung sagt dir immer, Gott redet nicht mit dir. Warum soll er mit dir reden? Warum mit dir? Du bist überhaupt nicht geistlich genug. Das wäre jetzt die religiöse Version. Du hast nicht genug gebetet. Du bist nicht brav genug gewesen. Du bist kein Pastor, Apostel, Prophet oder sonst irgendwas. Deswegen redet Gott nicht mit dir. Warum soll er mit dir reden? Das ist der Geist der Ablehnung. Halleluja. Und den müssen wir rausschmeißen. Weißt du, ich will keinen Tag erleben, an dem ich nicht die Stimme Gottes höre. In irgendeiner Art und Weise, was er immer er mir sagen will. Aber ich stelle mich zur Verfügung. Wenn du glaubst, dass du der Lieblingssohn des Vaters bist und dein Vater zufälligerweise auch noch der Herr des ganzen Universums ist, der König der Könige, der Chef über allem, ich meine, dann wärst du ja blöd, wenn du nicht ab und zu mal um Rat fragen würdest, oder? Oder nicht ab und zu mal mit ihm sprechen würdest. Das kann dir ja nur weiterhelfen, oder? Ist ja zumindest ein gewisser interessante Persönlichkeit, so gesehen, oder? Ich meine, wenn du jetzt die Möglichkeit hättest, so ganz persönlich jetzt mal mit Bill Gates dich zu treffen und ihm einfach verschiedene Fragen zu stellen, würdest du ja auch nicht sagen, ach, der Typ interessiert mich nicht, oder? Ja, also gut, vielleicht interessiert dich jetzt nicht der Bill Gates, nehmen wir irgendjemand anders. Irgendjemand, von dem du sonst begeistert bist, keine Ahnung. Also dann freust du dich ja, und dann wirst du ja alles tun, um mit ihm Gemeinschaft zu haben, weil du sagst, hey, der interessiert mich, von dem kann ich was lernen, von dem kann ich was bekommen. Und das ist ja nur ein Mensch, verstehst du? Bill Gates ist halt ein Mensch, der einiges geleistet hat und deswegen viel Geld hat und so weiter und so fort. Da gibt es andere Menschen, weiß ich, der Papst ist einer, der kommt viel im Fernsehen oder die Bundeskanzlerin oder sonst jemand. Und dann kannst du sagen, ja, die interessiert mich, diese Persönlichkeit interessiert mich, ich möchte mal sehen, was das für jemand ist. Aber hey, du hast die Möglichkeit, jeden Tag eine persönliche Audienz mit dem König der Könige, mit dem Herrn der Herren, mit dem Schöpfer des ganzen Universums, der jedes Blatt da draußen geschaffen hat, der alles gemacht hat, der weiß, wie alles funktioniert, der weiß, wo die Gelder verborgen sind, die du brauchst für dein Projekt, der genau weiß, was Sache ist in deinem Leben, der genau weiß, was die Lösung für dein Problem ist, der alles, alles weiß, alles kann, alles hat, dem alles gehört, der alles in seiner Hand hat und mit dem kannst du täglich eine Audienz haben. Hey, da musst du doch Lust kriegen, mit ihm dich zu unterhalten, oder? Und ich sag dir, was dich abhält. Nur der Geist der Ablehnung. Der dir sagt, na, du hörst die Stimme Gottes doch eh nicht. Wie willst du das machen? Durch Glauben. Indem du glaubst, dass du der Liebling bist. Stell einfach mal Gott eine Frage und glaub, dass er dir antwortet. Anstatt im nächsten Moment schon wieder auf dieses Ding deiner Seele zu hören, der Geist der Ablehnung, der dir sagt, du hörst sowieso nichts. Denk nicht, dass er dir was sagt, du bist viel zu unwichtig, so dumme Fragen, wie du stellst. Sagt dir Gott, beantwortet sogar dumme Fragen. Manchmal gibt er dir dumme Antworten. Ja, wirklich. Jesus hat auch manchmal den Leuten dumme Antworten gegeben. Also, was heißt dumme Antworten? Die waren natürlich sehr weise, aber für die Leute, es war nicht das, was sie hören wollten. Es war nicht das, was sie wissen wollten. Also, der weiß schon, wie er mit dir umgehen kann. Verstehst du? Du musst keine Angst haben, dass du irgendwelche Fragen stellst, die zu dumm sind. Dann antwortet er dir halt entsprechend. Verstehst du? Aber er antwortet dir, weil er ist dein Vater. Und er hat Interesse an der Gemeinschaft mit dir. Und er will, dass du seine Stimme hörst. Seine Schafe, heißt es, hören seine Stimme. Der Vater liebt den Sohn und zeigt ihm alles, was er selbst tut. Ja, Amen. Oi, oi, oi. Weißt du, wenn du dir dessen bewusst bist, dann wirst du doch sicherlich, wann immer du die Möglichkeit hast, die freie Zeit hast, diesen Vater suchen. Oder? Da muss man dir ja nicht mehr sagen, oh, verbring Zeit mit Gott. Mach deine stille Zeit. Sondern dann willst du doch hören, verstehst du? Ich meine, der Herr des ganzen Universums, du bist sein Liebling, der weiß Bescheid über alles, du bist sein Liebling. Du hast freien Zugang, du bist sein Günstling. Glaub es, verstehst du? Der Geist der Ablehnung hindert dich manchmal. Der Geist der Ablehnung sagt dir, schau mal, da hat was nicht funktioniert in deinem Leben. Und dann denkt er sofort, und dann denkst du sofort, Gott liebt mich nicht. Gott ist nicht für mich. Bekämpf diesen Geist in deiner Seele. Jeder von uns hat ihn in irgendeiner Form reingeschossen bekommen, irgendwo. Und ich sage dir, der muss raus, vollkommen. Heute Abend, das hat er mir gezeigt, gibt es eine kleine Befreiung von Ablehnung. Amen. Weil Ablehnung ist ein zentraler Geist, der dich daran hindert, die Stimme Gottes zu hören, der dich daran hindert, Gemeinschaft mit Gott zu haben, der dich daran hindert, wirklich deine Beziehung mit Gott wirklich zu genießen. Ja? Manche glauben dann sogar noch, das habe ich auch schon mal, habe ich auch schon öfters gehabt, dass Leute dann immer glauben, dass das, was Gott ihnen sagt, ist immer das, was sie natürlich überhaupt nicht wollen. Das glauben sie aber, verstehst? Das heißt, die hören dann immer Gott so ganz komisch. Die hören dann immer, was weiß ich, sie sagen, Herr, soll ich dir 1.000 Euro geben? Und dann hören sie, nein, 100.000. So, als jetzt mal als Beispiel. Ja. So nach dem Motto, Gott ist so einer, der einfach dich immer nur noch mehr fordert und der immer nur noch heftigere Sachen von dir will, verstehst? Und dir natürlich, oder der zum Beispiel dir sagt, du sagst, oh Herr, ich will dir total dienen und so weiter, aber du weißt, mit der Hitze habe ich es nicht so, bitte schick mich nicht nach Afrika. Und dann weißt du natürlich sofort genau, und Gott wird dich genau nach Afrika schicken. Weil er will dir immer zeigen, dass er es besser weiß. Was ist das für ein Gottesbild? Verstehst? Das ist der Geist der Ablehnung. Das ist der Geist der Ablehnung, der dir solche Dinge sagt und der dir es dann schwer macht und der dann draufdrückt und der dich abhält, wirklich dich zu freuen an diesem Gott, der für dich ist. Verstehst du? Gott ist für dich. Halleluja. Gott ist für dich. Ich lese dir zum Schluss dieser ersten Stunde, lese ich dir noch zwei Bibelstellen vor. Halleluja. Damit du siehst, wie sehr Gott für dich ist. Jesaja 54 lese ich dir als erstes. Jesaja 54, Vers 14, da heißt es, durch Gerechtigkeit, darüber haben wir jetzt gesprochen, die Gerechtigkeit in Christus, durch Gerechtigkeit wirst du fest gegründet sein. In dieser Gerechtigkeit, in diesem Bewusstsein wirst du fest gegründet sein. Du wirst wissen, Gott ist für mich. Pass auf, lesen wir erst Römer 8. Lesen wir erst Römer 8, weil das kommt gerade. Römer 8, Vers 31, wo es heißt, wenn Gott für uns ist, wer gegen uns? Amen. Wenn Gott für dich ist, wer gegen dich? Deine eigene Seele, dein Gedanke, irgendein anderer Mensch, irgendein Geist? Hey, da lachst du doch. Wenn Gott, sag mal Gott. Gott. Mein Gott ist immerhin Gott. Wenn Gott für dich ist, der Chef ist, der einsetzen kann und absetzen kann, der erheben kann und erniedrigen kann, jederzeit. Wenn dieser Gott für dich ist, für dich, sag mal für mich. Wenn dieser Gott für dich ist, wer kann dann gegen dich sein? Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Hey, yo. Sag mal alles. Alles. Da ist Bill Gates nichts dagegen. Der hat ja nichts zu geben im Vergleich zu Gott. Ich meine, Bill Gates hat vielleicht, was weiß ich, 50 Milliarden oder so, aber Gott hat Billiarden, Trillionen, Trilliarden, Fantastilliarden. Ja, die kommt gleich nach der Trilliarde. Okay. Wer wird, jetzt geht's weiter, das musst du auf der Zunge zergehen lassen, wer wird gegen Gottes Auserwählte Anklage erheben? Schicki. Gott ist es, der rechtfertigt. Gott rechtfertigt dich. Dein Stand in Gott ist deine sichere Grundlage. Nicht das, was Menschen über dich sagen. Nicht das, was der meint oder der meint. Ja, der ist jetzt gegen mich, dann weiß ich auch nicht mehr, ob ich noch richtig bin. Ja. Weißt du, wenn Gott für dich ist, du musst halt sicherstellen, dass Gott für dich ist. Du musst sicherstellen, dass du im Draht mit Gott bist. Wenn natürlich Gott gegen dich ist, dann wäre es schlecht. Also wenn du jetzt völlig in Sünde lebst, dann kannst du natürlich nicht sagen, ja, Gott ist zwar trotzdem für dich, aber die Zielverfehlung kann er halt nicht segnen. Also kannst du dir erwarten, dass du in Sünde lebst und gleichzeitig gesegnet wirst, weil Gott ja für dich ist. Sondern Gott ist so für dich, dass er dich nicht in der Sünde lässt. Sondern dich rausholt. Amen. Gott liebt dich so, wie du bist, aber er liebt dich zu sehr, als dass er sich so lässt, wie du bist. Amen. Deswegen verändert er dich, deswegen verwandelt er dich, deswegen holt er die Sünde raus. Amen. Halleluja. Aber dann, wer wird gegen Gottes auserwählte Anklage erheben? Gott ist es, der rechtfertigt. Wer ist der Verdamme? Christus Jesus ist es, der gestorben, ja noch mehr, der auferweckt, der auch zur Rechten Gottes ist, der sich auch für uns verwendet. Das finde ich ganz genial. Weißt du, wenn du nicht mal mehr weißt, wie du beten sollst in einer bestimmten Situation, hier steht geschrieben, dass Jesus Christus zur Rechten des Vaters sitzt und dort die ganze Zeit für dich betet. Halleluja. Ich aber habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Und er betet immer noch. Oi, oi, oi. Weißt du, wenn du am Ende deines eigenen Lateins bist, dann kannst du dir bewusst machen und sagen, ja, Jesus betet für mich jetzt in diesem Moment und er weiß am besten, was zu beten ist. Halleluja. Das ist seine Liebe. Wer wird uns scheiden können von der Liebe Christi? Bedrängnis? Haha. Oder Angst? Hihi. Oder Verfolgung? Hoho. Seid ihr gut drauf? Oder Hungersnot. Was haben wir jetzt noch? Hehe. Okay. Oder Blöße, oder Gefahr, oder Schwert. Jetzt kannst du haha, ho, ho, hu, hu, hihi sagen. Schicki. Ja, lach mal den Teufel aus. Es schadet ihm nichts. Das kann er ab und zu mal brauchen. Die Freude im Herrn ist deine Stärke. Der im Himmel thront, lacht. Halleluja. Auch über die Schliegen des Teufels. Der lachte. Wer wird uns scheiden von der Liebe Christi? Bedrängnis oder Angst oder Verfolgung oder Hungersnot oder Blöße oder Gefahr oder Schwert? Wie geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wie Schlachtschafe sind wir gerechnet worden in den Augen dieser Welt. Aber, sag mal, aber, in diesem allen sind wir mehr als Überwinder durch den, der uns geliebt hat. Hey, mehr als Überwinder durch den, der dich geliebt hat. Denn ich bin überzeugt, dass weder, das ist einer meiner Lieblingsverse, das hat einen richtigen Rhythmus, das ist fast wie ein Gedicht, weißt du? Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, noch Mächte, weder Höhe noch Tiefe, noch irgendein anderes Geschöpf uns wird scheiden können von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Halleluja! Ist doch der Hammer! Nichts kann dich trennen! Nichts kann dich trennen von dieser Liebe! Nichts kann dich trennen! Nichts kann dich trennen! Und in diesem Bewusstsein bist du festgegründet! In diesem Bewusstsein stehst du fest! Jesaja 54, Vers 14. Durch Gerechtigkeit wirst du festgegründet sein. Sei fern von Bedrängnis, denn du brauchst dich nicht mehr zu fürchten. Und von Schrecken, denn er wird sich dir nicht nähern. Siehe, wenn man auch angreift, so geschieht es nicht von mir aus. Sagt Gott, hey, weißt du, der Heilige Geist überführt dich von Sünde, aber er greift dich nie in deiner Identität in Christus an. Und er greift dich nie in deiner Berufung an. Und er greift dich nie in deiner Salbung an. Sondern er sagt, hey, du bist mein geliebter Sohn. Hier kannst du vielleicht was verändern. Hier musst du umkehren. Hier musst du was bekennen. Aber er greift dich nie in deiner Identität an. Wenn dich jemand in deiner Identität als Sohn Gottes angreift, sagt er, so geschieht es nicht von mir aus. Wer dich angreift, sagt er, wird um deinetwillen fallen. Wer deine Identität als Sohn Gottes in Frage stellt, der hat es nicht leicht. Halleluja. Vers 17, keiner Waffe, sag mal, keiner Waffe, die gegen mich geschmiedet wird, sag mal, die gegen mich geschmiedet wird, soll es gelingen. Und jede Zunge, die vor Gericht gegen mich aufsteht, werde ich schuldig sprechen. Das ist das Erbteil der Knechte des Herrn und ihre Gerechtigkeit von mir her, spricht der Herr. Halleluja. Das ist deine Gerechtigkeit. Du Liebling, du vielgeliebter, du vollkommen geliebter, du sicher geliebter, du einzigartiger Sohn des Vaters, du einzigartige Tochter des Vaters, die eingetreten ist in diesen Stand des Lieblings Gottes. Halleluja. Halleluja. Ich danke dir, Vater. Ich danke dir, dass diese Liebe uns übermannt und überwältigt und dass sie jede andere Struktur aus unserer Seele entfernt. Halleluja. Jede andere Struktur aus unserem Innersten entfernt. Jeden Geist von Ablehnung aus unserem Innersten entfernt. Jeden Geist des Zweifels und des Unglaubens. Jeden Geist einfach der Verletzung. Alles, was uns in unserer Seele ständig das abstreiten will oder dagegen stehen will. Jeder Geist, der uns das Ohr abkauen will und uns, der uns was anderes sagen will, der sagen will, du hörst nicht die Stimme des Vaters. Er hat keine Zeit für dich. Er redet nicht mit dir. Er will nichts von dir wissen. All diese Geister, sagen wir jetzt in dem Namen Jesu Christi, sie verlassen unsere Seelen. Sie verlassen die Seelen der Söhne und Töchter Gottes hier in diesem Raum. Und ich sage Freiheit, Freiheit, Freiheit für die Seelen. Freiheit in Jesu Namen. Freiheit, Freiheit von Verletzungen. Freiheit, Freiheit von Gebundenheit, Freiheit von dämonischer Belastung, Freiheit von diesem Lügengeist, der sagt, hey, du bist es gar nicht, du, jemand anders ist es viel mehr als du, jemand anders ist schon viel weiter als du. Lüge, ich sag dir Lüge, raus damit, raus damit, sag mal raus damit. Ah, schicki, raus mit diesem Zeug, in Jesu Namen. Und du weigerst dich, noch irgendetwas anderes zu glauben. Du weigerst dich, noch einmal auf diese Lügen einzusteigen. Wenn immer es hochkommt. Weißt du, der Heilige Geist hat mir gezeigt, dass jemand hier ist heute Abend. Und bei dir ist es immer so, immer wenn irgendwas nicht so funktioniert in deinem Leben, wenn du irgendwo scheinbar gegen irgendeine Wand läufst, dann ist es so, wie wenn, oder dann ist es so, dass in dem Moment bei dir wie so ein Schnapper zugeht. Und dann ist es so, dass du wie in so eine kleine, ich sag mal, depressionartige Entmutigung reinfällt oder sagt, ah ja, Gott ist halt, im Endeffekt sagt deine Seele, ach, Gott ist halt doch nicht für mich. Gott liebt mich halt doch nicht so. Und ich sag dir, was es ist. Es ist ein starker Geist der Ablehnung, der in dein Leben reingeschossen wurde. Weil die Sache ist die, Jesus hat nie gesagt, dass ein Sohn oder eine Tochter Gottes nie mit Herausforderungen konfrontiert sein würde. Verstehst? Und dass dir die Welt Umstände macht, die dir zeigen wollen, hey, du bist gar nicht der, der du glaubst, dass du bist. Und du bist gar nicht dieser Sohn und dieser geliebte Sohn schon gleich gar nicht. Und du bist auch nicht dieser Machthaber in Christus und so weiter. Dass dir der Teufel und die Welt, der Geist dieser Welt, diesen Eindruck vermitteln will, das ist vollkommen klar. Die Frage ist nur, kann er bei dir in diese Kerbe noch schlagen? Oder ist da etwas in dir, was sofort aufsteht und sagt, hey, ich bin aber der geliebte Sohn des Vaters. Vollkommen egal, wie es aussieht, ich bin's aber. Ich bin der, der Gott sagt, dass ich bin. Und nicht der, der der Umstand sagt, dass ich bin. Und nicht der, der der Teufel sagt, dass ich bin. Und nicht der, der Herr sowieso von Hinzenkunsthausen sagt, dass ich bin. Ja, verstehst du? Sondern ich bin der, der Gott sagt, dass ich bin. Und dieser Geist, das ist der Geist der Sohnschaft. Und der steht in dir auf. Und dieser Geist der Ablehnung muss gehen. Und wenn du heute Abend hier bist und du spürst einfach, ja, oder du spürst, sondern du weißt, du bist gemeint mit diesem Wort, es können auch mehrere Personen sein. Und es ist tatsächlich so, dass immer, wenn du irgendwo auf ein Hindernis triffst oder wenn du irgendwo, wenn etwas nicht so läuft, wie du es gedacht hast und vielleicht wie du es sogar auch gebetet hast, dann geht es in diese Kerbe und dann kommt diese Entmutigung und diese halbe Depression und oh mein, bin ich überhaupt und so weiter. Dieses, was so in sich zusammenfällt und was dann auch passiv wird. Ja? Wenn dich das betrifft, dann ist es dieser Geist der Ablehnung und dann treibt man den heute Abend aus dir raus. Ich sag's dir nur, aber durch alle Fenster du. Und der muss die Scheiben durchschlagen, ich sag's dir. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Wenn dich das betrifft, steh einfach mal auf. Oder wir können auch alle zusammen aufstehen. Das ist vielleicht besser, weil dann können wir uns auch gegenseitig die Hände auflegen. Stehen wir erstmal alle zusammen auf. Und wenn dich das betrifft und du spürst einfach, da ist noch etwas von diesem Geist der Ablehnung in meinem Leben irgendwo wirksam. Also ich spreche jetzt davon, dass du immer wieder so merkst, dass du einfach in solche Strukturen hineinfällst. Dann melde dich einfach mal und dann legt dir einfach jemand um dich herum die Hand auf. Ja, es sind einige, habe ich den Eindruck. Okay, dann machen wir es einfach so. Jemand, der neben dir ist, oder ihr könnt euch auch sogar einander die Hände auflegen, wenn es mehrere nebeneinander sind, aber dass einfach dir jemand die Hand auflegt als Kontaktpunkt. Und da werden wir jetzt beten und ich werde hier von vorne beten. Und wir werden jetzt sagen, Schluss mit diesem Geist der Ablehnung, okay? Hat jeder jemand, der ihm eine Hand auflegt, meldet euch, wenn ihr noch niemand habt. Okay, geht einfach nur nach hinten und schaut einfach, da melden sich noch einige, dass jeder jemand hat, der ihm die Hand auflegt. Halleluja. Da meldet sich noch jemand links. Hoppala, da fällt schon jemand um. Halleluja. Warum fällt sie um? Weil sie nicht mehr stehen kann. Okay, Halleluja. Hat jeder jemand, der für ihn betet? Okay, du brauchst noch jemand? Okay, hier braucht noch jemand. Tobias, kannst du da noch hingehen? Ja, super. Halleluja. Okay, beten wir einfach im Geist. Heute Abend muss es gehen. Heute Abend muss es gehen. Halleluja. Es ist entlarvt durch das Wort Gottes. Ne? Wer braucht noch jemand? Ah, okay. Valerie? Okay, super. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Ja, hat jetzt jeder jemand, der für ihn betet, der das möchte? Okay, gut. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Vater, ich danke dir. Ich danke dir für den Geist der Sohnschaft. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du heute Abend tief diesen Geist der Sohnschaft in uns einpflanzt, in unser Innerstes einpflanzt. Und dass du uns eine noch tiefere Gewissheit als je zuvor gibst, dass wir dieser geliebte Sohn, diese geliebte Tochter des Vaters sind. Und Vater, im Namen Jesus gehen wir an gegen jeden Geist der Ablehnung. Wir sagen in Jesu Namen, Ablehnung hat kein Bleiberecht in den Söhnen und Töchtern Gottes. Es gibt kein Recht für Ablehnung. Jesus Christus hat uns Annahme erwirkt. Wenn Gott für uns ist, wer kann uns dann noch ablehnen? Und wir sagen einfach, wo dieser kleine Mann in unserer Seele sitzt oder und zu uns redet noch manchmal, sagen wir jetzt in Jesu Christi Namen, Geist der Ablehnung, wir befehlen dir, unsere Seelen zu verlassen. Ich befehle dir jetzt im Namen Jesu Christi, die Seelen dieser Söhne und Töchter Gottes hier in diesem Raum und jeden, der zuhört und jeden, der das mitbekommt, jetzt zu verlassen in der Kraft des Heiligen Geistes. In Jesu Namen, in Jesu Namen, in Jesu Namen. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Segnet sie einfach ganz stark und sagt einfach in Jesu Namen, Geist der Ablehnung raus jetzt. Geist der Ablehnung raus. Geist der Ablehnung raus. Geist des Weisentums. Er sagt, Weisengeist, raus in Jesu Namen. Dieser Weisengeist verlässt dich jetzt in Jesu Namen. Du bist nicht allein auf weiter Flur und keiner schaut nach dir, sondern Gott kümmert sich um dich. Du bist im Zentrum seiner Aufmerksamkeit. In Jesu Namen, du bist sein Liebling. Du bist sein Liebling. Halleluja. Er hat seinen Plan für dein Leben schon vorbereitet. Und er lässt dich darin wandeln. Er lässt dich darin gehen. Und es gibt nichts und es gibt niemand, der dich darin stoppen kann. In Jesu Christi Namen. Du gehst deinen Weg. Egal. In Jesu Namen. Ich sage auch, egal was an Einschüchterung kommt von außen. Egal was in Fragestellung kommt. Egal was an Angriffen kommt. Ich spreche dir zu. Es geschieht nicht von Gott aus. Es geschieht nicht von ihm aus. Sondern es geschieht allein vom Teufel aus. Aber du widerstehst dem Teufel und er flieht von dir. Halleluja. Du lässt nicht zu, dass Ablehnung da über deine Seele Macht bekommt. Sondern du bleibst in diesem sicheren Bewusstsein. Ich bin der Liebling. Ich bin der Lieblingsjünger. Ich bin der Lieblingssohn. Gott ist für mich. Wer kann gegen mich sein? Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Oh, Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Da kommt die Freude am Heil Gottes wieder. Im Psalm 51 heißt es, lass mir wiederkehren die Freude deines Heils. Da kommt die Freude wieder in deine Seele. Da kommt die Freude ganz neu. Sie füllt dich, vielleicht wie nie zuvor. Sie füllt dich. Segnet sie einfach mit der Freude im Herrn. Segnet sie einfach mit der Freude im Herrn. Segnet sie mit der Freude im Herrn. Mit der Gewissheit, in der Liebe des Vaters sicher zu stehen und sicher zu sein. Segnet sie mit der Freude im Herrn jetzt. In Jesu Namen. Setz diese Freude im Herrn jetzt frei. In der Kraft des Heiligen Geistes. Halleluja. Danke, Jesus, danke, Jesus, danke, danke, danke. danke, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist. Oh, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, danke, Heiliger Geist, danke. Und ich sage dir auch, du hörst seine Stimme. Du hörst seine Stimme. Sag mal, ich höre seine Stimme. Ich höre die Stimme meines Vaters. Er spricht zu mir. Er gibt mir Eindrücke. Er gibt mir Worte. Er gibt mir Bilder. Er gibt mir Visionen. Er gibt mir Worte der Erkenntnis. Und ich diene den Menschen um mich herum. Mit dem, was er mir gibt. Ich bin ein Kanal für die Liebe meines Vaters. Ich wandle im Übernatürlichen. Und ich rechne jederzeit mit übernatürlichen Dingen, mit Eindrücken, mit Worten, die Übernatürliches auslösen. um mich herum, wo ich hinkomme, kommt der Himmel auf die Erde. Wo ich hinkomme, spricht Gott zu den Menschen. Wo ich hinkomme, geschehen Zeichen und Wunder. Und die Kranken werden gesund. Wo ich hinkomme, kommt Transformation durch die Liebe des Vaters. Und die Menschen lernen ihn kennen. Meinen wunderbaren Vater. Meinen wunderbaren Herrn. Ah, oh, ich liebe dich, Papa. Und ich sage, aber Vater. Aber Vater. Aber Vater. Mein geliebter Vater. Hier spricht dein geliebter Sohn. Lass uns Gemeinschaft haben. Amen. Halleluja. Amen. Oh, danke, danke, danke.